Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Das ist das Leben und so ist der Lauf. Denn so war es gestern und so ist es morgen auch. Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Allein gegen alle, weil ich niemanden brauch. Denn so war ich gestern und so bin ich morgen auch. Ich bin ein Prolet, denn ich komm aus einer harten Gegend. Hab gelernt, mich durchzubeißen, einfach nur der Straße wegen. Ich habe ein Auge auf, auch wenn ich mich schlafen lege. Ich bin es gewohnt, nein, du brauchst mir nicht die Karten legen. Wenn du einem Menschen traust, bricht dieser dir dann dein Genick. Hab gedacht, ich schaff es raus, doch du hast mich klein gekriegt. Doch langsam raffe ich mich auf und gehe meinen Weg erneut. Und egal wie hart es war, ich habe nie einen Schritt bereut. Ich brauche keinen Teamsport, weil ich besser in einem Einzel bin. Wenn wir alle Gottes Kinder sind, bin ich ein Einzelkind. Jeder denkt nur an sich selbst, behandelt andere Menschen mies. Mach mal nicht auf Fahrt vor mir, weil ich auch auf Gangster schieß. Denn ich hab die Angst verloren, habe schon zu viel erlebt. Wurde schon zu oft wie Dreck behandelt und dann abgelegt. Nein, ich brauche niemanden, such mir eh die Falschen raus. Eingesteckt hab ich genug, ab heute teile ich wieder aus. Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Das ist das Leben und so ist der Lauf. Denn so war es gestern und so ist es morgen auch. Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Allein gegen alle, weil ich niemanden brauch. Denn so war ich gestern und so bin ich morgen auch. Ja, ich bin ein Assi, doch weißt du, was mich das juckt? So viel wie wenn ich dich zusammenwichse und du krass zuckst. Ich bin nicht der lila Launebär, nicht so ein Möchtegern. Früher hatte ich den Willen, doch irgendwann erlöschte er den Willen, mich mal einzugliedern in neuer System, verdammt. Doch dann habe ich gemerkt, mich macht euer System nur krank. Jeder kämpft allein für sich, wo sind die Philanthropen hin? Tut mir leid, wenn ich dir grad etwas zu melancholisch bin. Ja, solche Worte kenne ich auch, doch nutze sie nicht wirklich oft. Denn gehoben wird der Satz, es endet er auf Hurenbock. Ich sag lieber Rattenschaff als spektakulär. Was du findest, wirklich jedes zehnte Wort vulgär. Kraftausdrücke helfen mir, die Scheiße richtig darzustellen. Doch manchmal reicht es nicht, dann brauch ich Fäuste, um es klarzustellen. Ja, ich steh zu meiner Meinung, keiner braucht mich hier verstehen. Ich steh auch auf meiner Seite, würd ich da alleine stehen. Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Das ist das Leben und so ist der Lauf. Denn so war es gestern und so ist es morgen auch. Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Allein gegen alle, weil ich niemanden brauch. Denn so war ich gestern und so bin ich morgen auch. Wie ich sehe, hat jemand eine Frage. Ja, Entschuldigung, vielleicht haben Sie es ja schon beantwortet, aber warum genau sind wir eigentlich hier? Mein Sohn? Wir sind hier, weil Sie den Besten der Besten der Besten suchen, Sir! Ja, ich geh trainieren, Junge, 14 Stunden wöchentlich. Und weil ich die Schnauze voll hab, mach ich jetzt öffentlich. Ab heute fick ich mich wieder blöd, mach nie mehr ne Ausnahme, weil ich hier vertraut hab, doch all die Lügen rauskam. Schaffe mir ein Schließfach an, in das ich die Sorgen steck. Und sorg für den Seelenfrieden, heute ficken, morgen weg. Sowas nennt man Ausgleich schaffen, sowas nennt man Gleichgewicht. Denn es zählt nur das, was das Ergebnis von der Gleichung ist. MCW und Furplus, da Nikolatze, Liedrecht, Kofferraum, Marketing, Untergrund, Abschiedslied. Fuhr ist nur mein Pseudonym, doch steht für so viel mehr, verdammt. Ich bin immer klar im Kopf und dir denkt, ich bin nervenkrank. Kur war mal mein zweites Ich, jetzt steht der im Vordergrund. Reiß ich jetzt sein Herz raus und schmeiß es dann vor den Hund. Denn Schwächen kann ich nicht gebrauchen, jeder will mich ficken, Mann. Die Schlange ist schon scheiße lang, stell dich also hinten an. Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Das ist das Leben und so ist der Lauf. Denn so war es gestern und so ist es morgen auch. Ich bin, wie ich bin und ich ändere mich nicht. Es ist, wie es ist und es ändert sich nicht. Allein gegen alle, weil ich niemanden brauch. Denn so war ich gestern und so bin ich morgen auch. Oh Mann, unser Musterschüler da. Der Beste der Besten der Besten. Sir! Mit Auszeichnung! Der Typ ist total aus dem Häuschen und weiß eigentlich überhaupt nicht, warum wir hier sind. Das finde ich nun mal wirklich komisch. Tja, ich sehe hier nicht so.